Dann, Bismillah, kommen wir zum nächsten Kapitel, Kitab al-Siyam. Das Kapitel über das Fasten. Al-Siyam oder al-Sawm bedeutet auf Arabisch das Innehalten. Al-Imsak. Das Abstand nehmen von einer Sache. Oder das sich zurückhalten von einer Sache. Und die Fuqaha, wenn sie die Kapitel, als sie die Kapitel geordnet haben, haben sie sich dabei was gedacht. Und es macht Sinn. Wir haben angefangen mit al-Tahara. Mit der Reinheit, weil sie Voraussetzung ist für das Gebet. Und danach haben wir das Gebet gemacht, weil es der erste Pfeiler ist nach der Shahada. Und danach haben wir, danach kommt in der Reihenfolge der bei den Fuqaha al-Zakah. Al-Zakah, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran das Salah und al-Zakah gleichzeitig an vielen Stellen erwähnt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und dann haben die Fuqaha danach das Kapitel über das Fasten gesetzt. Und weil das Kapitel, das war das Fasten, weil das Fasten ist der vierte Pfeiler des Islam. Und danach kommt der fünfte Pfeiler des Islam, ist die Hajj. Und so kommen wir zum Kapitel über Siyam. Das beinhaltet die Tatsache, dass das Fasten, das Siyam oder das Saum Pflicht ist. Und es beinhaltet auch, wann es Pflicht wird und wann es Pflicht ist. Dann beinhaltet dieses Kapitel, wann man anfängt zu fasten, der Zeitpunkt und wann man aufhört zu fasten. Und dann beinhaltet dieses Kapitel, was sind diejenigen Dinge, die man tut, wodurch das Fasten ungültig wird. Und dann beinhaltet dieses Kapitel die Regelungen darüber, wie man sein Fasten nachholt oder wer es nachholen darf und wann man es nachholt. Und dieses Kapitel beinhaltet auch, was jemand machen muss, der aufgrund seines hohen Alters, seines Greisenalters, weil er sehr alt ist, nicht gefastet hat oder weil jemand, wenn er krank war, nicht gefastet hat, was muss diese Person tun. Und es genügt, oder es gibt viele Beweise oder Hinweise aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die darauf hinweisen, dass dieser, das Fasten eine gewaltige gute Tat ist, ein gewaltiger Gottesdienst ist. Und der Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith, sagt er, alle Taten der Menschen tun sie oder verrichten sie für sich selbst. Außer dem Fasten, es ist für mich und ich bin es, der es belohnen wird. Und ich bin es, der es vergelten wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch in einem Hadith Qudsi, der authentisch überliefert worden ist, يَتْرُكُ طَعَامَهُمْ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. Er beschreibt den fastenden Menschen und sagt, er unterlässt das Essen, das Trinken und seine natürlichen Bedürfnisse wegen mir. Subhanahu wa ta'ala. Und das weist auf die Gewaltigkeit dieses Fastens hin. Und wir wissen, dass das Fasten nicht von Anfang an für den Muslime Pflicht war, das Fasten im Ramadan. Sondern das Fasten zu Beginn der Zeit der Muslime war zunächst einmal nur ein Tag von Ashura Pflicht. Es war nur der Tag von Ashura Pflicht. Das war die erste, also nicht von Anfang an, aber das erste Mal, wo Fasten Pflicht geworden ist, war nur in Bezug auf Ashura, der zehnte Tag von Muharram. Und erst nachdem der Ramadan Pflicht geworden ist, wurde der Tag von Ashura zu einer Sunnah. Das Fasten von Ashura wurde dann zu einer Sunnah. Und wir wissen, dass das Fasten im Ramadan im zweiten Jahr nach der Hijra zur Pflicht geworden ist. Im zweiten Jahr nach der Hijra zur Pflicht geworden ist. Daraus ergibt sich, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam insgesamt 9 Mal gefastet hat. Er hat insgesamt 9 Mal im Ramadan gefastet, sallallahu alaihi wasallam. Und ebenso gab es eine Veränderung beim Fasten an sich, nicht nur die Tage, an denen man fasten muss, sondern auch der Zeitpunkt des Fastens. Fasten am Anfang, wo es Pflicht war, war entweder ab der Fajr-Zeit, das heißt ab der Morgendämmerung, oder wenn man nach dem Isha eingeschlafen ist. Das heißt, wenn jemand wach geblieben ist die ganze Zeit bis zum Fajr, dann durfte er die ganze Zeit essen und trinken und alles machen, was jemand machen darf, der nicht fastet. Aber wenn er nach dem Isha eingeschlafen ist oder eingenickt ist, dann war es ihm ab dem Zeitpunkt, wo er eingeschlafen ist, verboten, irgendetwas zu essen, zu trinken oder irgendwas zu machen, was ein Fastender tun darf. Und diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala nachher abrogiert, wie wir in den Versen von Surat al-Baqarah gelernt haben. Im Tafsir. Und das erste Kapitel über das Fasten ist über die Tatsache, dass das Fasten von Ramadan Pflicht ist. Und auch darüber, wann gefastet wird. Man sagt, das Wort Ramadan kommt vom Wort Ramda her und das bedeutet auf Arabisch Shiddatul Har, das heißt die starke oder Hitze, starke, strenge Hitze, weil es eben anstrengend ist zum Fasten. Und wir wissen alle, dass das Fasten ein Pfeiler der Pfeiler des Islam ist, ein Rücken von den Arkanen des Islam. Und das ist ein Bestandteil, ein unbedingter Bestandteil der Religion ist. Und das ist ein Unterschied, ob man sagt Pflicht oder ob man sogar sagt, ein unbedingter Bestandteil der Religion. Ma'lumun min ad-din bid-darura. Ja? Denn wenn eine Sache Bestandteil der Religion ist, ein unbedingter Bestandteil der Religion ist, dann gibt es niemanden, der es leugnen kann. Als Muslim muss man daran glauben. Und auf die Pflicht des Fastens weisen natürlich viele Verse hin, oder viele Belege hin aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der bekannteste Vers aus dem Koran, den wir alle kennen, ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat al-Baqarah, subhanahu wa ta'ala, er sagte, ja, ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Den Juden, Christen, den anderen Menschen vor uns war es auch vorgeschrieben, Pflicht. Auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und wir wissen sogar aus der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, der Unterschied zwischen eurem Fasten und dem Fasten derjenigen, die vor euch waren, ist das Essen von Sahur. Das heißt, das Essen vor dem Fajr-Zeit, das Essen am Ende der Nacht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten mussten sie genauso fasten wie wir, doch sie sind in die Irre geleitet worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala bekräftigt noch einmal in diesen Versen und sagt, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Er sagte, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, nicht reisend ist, also anwesend ist, sesshaft ist, der soll ihn fasten. Der soll ihn fasten den Monat Ramadan. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam im bekannten Hadith hat gesagt, Bunya al-Islamu ala khams, der Islam ist auf fünf Dingen oder fünf Säulen oder fünf Pfeilern aufgebaut und er erwähnte als vierten davon das Fasten, Saumu Ramadan. Und die Muslime sind sich darüber einig, es gibt eine Übereinkunft mit den Ulama, dass das Fasten von Ramadan eine Pflicht ist. Und wenn es eine Übereinkunft gibt in der Religion über eine Sache von den muslimischen Gelehrten, wo es keine Meinungsverschiedenheit gibt, dann nennt man das eben eine Sache, die, oder in diesem Fall ist es eine Sache, die ein unbedingter Bestandteil der Religion ist. Und was bedeutet unbedingter Bestandteil der Religion für die Fuqaha? Es bedeutet, wer es leugnet, ist Kafir. Wer die Pflicht des Fastens leugnet, ist kein Muslim. Unter Übereinkunft der muslimischen Gelehrten ohne Ausnahme. Und genauso fällt es mit dem Gebet und mit dem Zakat und anderen Dingen. Und die Weisheiten, die hinter dem Fasten stehen, sind viele. Zu einem führt es zur Reinigung der Seele und zur Säuberung und Reinigung von den üblen Charaktereigenschaften oder von den schlechten Dingen im Blut. Und es engt die Gefäße, in denen der Shaitan sich befindet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass der Shaitan an den Wegen sich aufhält, wo die Blutgefäße sind des Menschen. Und wenn man isst und trinkt, dann erweitern sich diese Blutgefäße, sodass auch das natürliche Verlangen nach Essen und Trinken anderes stärker wird. Und der eigene Wille wird schwächer und auch der eigene Wille und Wunsch nach Gottesdiensten, Ibadat, wird weniger. Und wenn man fastet, dann ist es genau umgekehrt und das stärkt den Willen und vertreibt den Shaitan und man ist gestärkt und will noch mehr Gottesdienste verrichten. Ebenso ist das Fasten eine Sache, die einen wegbringt von Ad-Dunya. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja am Ende des Verses, la'allakum tattaqun, das heißt, ihr fastet, damit ihr gottesfürchtig werden möget oder auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und man verlässt ja wichtige Sachen oder man unterlässt wichtige Sachen, die eigentlich lebensnotwendig sind, aber nur für eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel das Essen und das Trinken. Und das macht man alles für Allah subhanahu wa ta'ala obwohl es natürliche Dinge sind, die wir brauchen, und trotzdem unterlassen wir sie, damit wir uns mehr dem Jenseits widmen als diesen Diesseits. Das heißt, man entfernt sich von der Dunya und man, also von dem Diesseits, und man zielt gerade nach dem Jenseits, Al-Akhirah. Dann führt das Fasten dazu, dass man Mitgefühl bekommt gegenüber den armen Menschen und den Bedürftigen und mitfühlt ihr Leiden, an ihrem Leiden teilhat. Und da möchte ich sagen, dass manche Leute sagen, was ist der Sinn des Fastens, wenn man also den Tag verschläft und nachts dann wach ist und in Wirklichkeit nicht gefastet hat. Wir sagen Allah al-Musta'an, also das Fasten, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, das ist die Art des Fastens, von der wir reden. Wenn heutzutage Menschen anders fasten, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, das stört uns gar nicht als Muslime. Sondern wir fasten so, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gemacht hat. Und trotzdem, auch wenn man weiß, dass man abends essen darf und trinken darf, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht von uns verlangt, dass wir arm werden sollen. Allah hat nicht von uns verlangt, dass wir arme Menschen werden sollen, sondern hat nur von uns verlangt, diesen Gottesdienst auszuführen, und dahinter steckt die unter anderem die Weisheit, dass man auf jeden Fall hungrig wird und auch mal durstig wird und dass man verspürt, wie der arme Mensch sich fühlt. Und diese Weisheiten stecken dahinter und die sind wahr und die sind und wer viel fastet, der weiß das, oder wer Ramadan fastet, der weiß diese Weisheiten zu schätzen und weiß, dass sie wahr sind. Und Fasten im Islam bedeutet in der Definition, dass man von etwas Abstand nimmt, mit einer Absicht, vor bestimmten Dingen Abstand nimmt. Und zwar Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr und anderen Sachen, die in der Scharia erwähnt worden sind. Anderen Sachen, die im Gesetz erwähnt worden sind. Und dadurch ergibt sich zum Beispiel Ar-Rafath, das sind die Muqaddimat al-Jima', alles was vor dem Geschlechtsverkehr stattfindet, und auch Fusuq, alle Arten von Frevel gehören auch dazu. Und Fisq, nur für als Nebenbemerkung, man sagt auf Arabisch Fasaqa al-Nabat, ay Kharaja, al-Fisq bedeutet das Hinaustreten aus einer Sache. Und gemeint ist, man normalerweise als Muslim befindet man sich im Kreis der Ta'a, der Gehorsamkeit Allahs gegenüber und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn man Fasiq ist, dann ist man aus diesem Kreis draußen und man gehorcht Allah nicht. Na, möchte ich als letzte Sache erwähnen, als Einstieg in dieses Kapitel, wenn ihr mir inshallah erlaubt, geht es nur um das Fasten, wann man fastet. Wann beginnt man zu fasten? Da gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama, wann genau das Fasten stattfindet. Das heißt, wie viele Leute müssen bezeugen, dass der Mond, der Neumond gesehen worden ist? Wie viele Leute müssen bezeugen, dass der Neumond von Shawwal gesehen worden ist, den Monat nach dem Ramadan? Und es gibt auch eine Meinungsverschiedenheit darüber, wenn jetzt in einem Land der Mond gesehen worden ist, Neumond gesehen worden ist, ist es dann Pflicht für alle Muslime zu fasten, oder ist es nur Pflicht für diejenigen Muslime zu fasten, die sich in dem Ort befinden, wo der Mond gesehen worden ist? Das sind bekannte Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Das so viel zum Beginn des Monats, zum Beginn vom Fastenmonat Ramadan. Das ist, wenn der Monat beginnt. Allerdings kann man auch darüber reden, wann jeden Tag das Fasten beginnt. Wann das jeden Tag Fasten beginnt. Und wir wissen alle, es beginnt mit dem Morgendämmerung. Aber inshallah wollen wir beim nächsten Mal diese Sachen noch ausführlicher besprechen und erklären, was die richtige Ansicht ist unter den Ulama. Und möge Allah uns den Erfolg dazu verleihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen und uns immer auf den Weg leiten und das Gute als Gutes erscheinen lassen und das Schlechte als Schlechtes erscheinen lassen. Denn er ist derjenige, subhanahu wa ta'ala, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Wallahu a'lam, und Allah weiß immer am besten Bescheid. Wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.